Sommershit, nimm dir etwas Zeit, genieße diesen Sommershit. Sowas gibt sich jeden Tag, das ist schon was Besonderes, yeah. Genieße diesen Sommershit, chill auf der Wiese und genieße diesen Sommershit. Nimm dir etwas Zeit und genieße diesen Sommershit. Sowas gibt sich jeden Tag, das ist schon was Besonderes, ja. Du wachst auf, weil dir der Schweiß auf der Stirn steht und dir die Sonne angenehm das Gehirn rührt. In diesem Sommershit bist du im Rumhängen allerbester. Komm aufgewacht, schon ist wieder Siesta. Doch wieso den ganzen Tag im Bett rumliegen? Kannst du doch in diesem Sommer Wunderland rumfliegen. Auf der Straße sind nur halbnackte Leute, dicke, fette Plotzen und zum Glück auch heiße Leute. Doch das ist verständlich, denn mir geht's genauso. Hab ich in diesen Tagen mehr als nichts und dann verbrenne ich. Es scheint, als hätte ich die Sonne angekettet und zieh mir die Hose runter, denn da steht eine geile Schnecke. Yeah, genieße diesen Sommershit, chill auf der Wiese und genieße diesen Sommershit. Nimm dir etwas Zeit, genieße diesen Sommershit. Sowas gibt sich jeden Tag, das ist schon was Besonderes, yeah. Genieße diesen Sommershit, chill auf der Wiese und genieße diesen Sommershit. Nimm dir etwas Zeit und genieße diesen Sommershit. Sowas gibt sich jeden Tag, das ist schon was Besonderes, ja, yeah, ja. Yeah. Ich bin vom Flug besoffen, vor nur einem Bier. Es liegt an diesem Wetterschild, egal, der Kasten wird geleert. Bis sich die Doppelsicht nochmal vermehrt. Rotbraun, weiße Haut im Licht, glänzende Menschen mit Licht und Fackel Licht. Die Sonnenstrahlen knallen, es gibt so viel nackte Haut, dass mir die Augen aus den Höhlen fallen. Sind feuchte Bikinis, an feuchten Körpern und auf Badetüchern. In nicht mal 5 Minuten Knochen trocken. Keiner scheint es zu verflüchern und du bist dabei, ein kühles Plätzchen auszusuchen. Lösung des Problems, ich geb dir eine kalte Bierdusche. Heute steht nur an sich Zahl, außer rumhängen und die Zeit zu töten. Und Mr. Eis, ich schmier mir Eiscreme an mein Klöten. Yeah, genieße diesen Sommershit, chill auf der Wiese und genieße diesen Sommershit. Nimm dir etwas Zeit, genieße diesen Sommershit. Sowas gibt sich jeden Tag, das ist schon was Besonderes, yeah. Genieße diesen Sommershit, chill auf der Wiese und genieße diesen Sommershit. Nimm dir etwas Zeit und genieße diesen Sommershit. Sowas gibt sich jeden Tag, das ist schon was Besonderes, ja. Es ist perfektes Grillenwetter und ich esse meinen Maiskern blutig. Hier, Splatter, wir stellen diverse Sofas in die Sonne. Zu faul um meine Grenze holen, denn dafür reicht eine Tonne. Vom Feuer chillen kommt nur richtig cool mit einer Vedermaske. Das Fleisch ist super fettig, man kriegt es kaum zu fassen. Die Tonne wird zum super heißen Schnitzelgrab. Und ich wende dieses Fleisch, obwohl ich da keinen Bock drauf hab. Voll gefressen von dem Essen, die letzte Glut geht in der Tonne. Und der Berg da hinten frisst die Sonne. Die Wiesen leuchten bunt, als wären sie voller Smarties. Wer noch stehen kann, heute Abend sind bestimmt noch Partys hier. Yeah. Genieße diesen Sommershit, chill auf der Wiese und genieße diesen Sommershit. Nimm dir etwas Zeit, genieße diesen Sommershit. Sowas gibt sich jeden Tag, das ist schon was Besonderes, yeah. Genieße diesen Sommershit, chill auf der Wiese und genieße diesen Sommershit. Nimm dir etwas Zeit und genieße diesen Sommershit. Sowas gibt sich jeden Tag, das ist schon was Besonderes, ja, yeah, ja. Yeah. Genieße diesen Sommershit! Ah!